Tschüss, frohes Neues. Frohes Neues. Sag Stuttgart. Die Elite. Stuttgart. Auslaufs-CD. Zeilenende. Stuttgart. Die Elite. Stuttgart. Die Elite. Stuttgart. Willkommen zu einem neuen Jahr 2020. Ja. Das reimt sich. Aus 20 reimt sich auf 20. Mhm. Das ist also das Jahr, das sich reimt. Ja, genau. Das Jahr, in dem wir sämtliche Jahrzehntsrückblicke erfolgreich überlebt haben. Stimmt, wir müssten jetzt eigentlich einen Jahrzehntsrückblick machen. Nee, die machen wir nach dem Jahresrückblick. Wir machen tatsächlich einen Jahrzehntsrückblick. Ja, zumindest. Also wir haben ja noch keine weiteren Planungen für den Redaktionsplan gemacht. Stimmt, ja, dann lass uns einen Jahrzehntsrückblick machen. Das ist schon mal die perfekte Ankündigung. Also erstmal ein frohes Neues und ihr könnt euch jetzt freuen über einen Jahrzehnte-Rückblick. Genau. Genau. Aber jetzt erstmal ein Jahresrückblick. Und zwar die erste Hälfte, weil ihr kennt uns ja, wir sind ja... Wir haben uns pünktlich zum 1.7. hingesetzt. Und haben da schon mal notiert. Um diese Folge vorzubereiten, genau. Und präsentieren sie heute. Ja, wir rückblicken halt auch immer erst auf ein Jahr, wenn es auch schon durch ist. Während quasi alle Fernsehsender eigentlich am 1. Dezember bereits den Jahresrückblick gemacht haben. Und dann das, was da am 3. Dezember passiert ist. Hoi, hoi, hoi. Alter Schwede. Also was da passiert ist, das haben die alle nicht mehr gehabt. Also die haben alle nicht berichtet. Ja, dann müsst ihr leider bis zum Jahresrückblick nächsten Jahres warten. Nee, den Dezember, den machen wir ja auch noch. Ja. Also bei den Fernsehsendern. Aber bei RTL. Nee, die machen das ja. Die berichten ja dann nie aus dem Dezember. Das heißt, auf der Straße, alles, was im Dezember passiert, bleibt im Dezember. Okay, Kinder, also wenn ihr Kapitalverbrechen begehen wollt, immer im Dezember, weil ihr dann im Jahresrückblick nicht auftaucht. Genau, also es muss schon eine Tsunami-Welle sein, bei der mehrere tausend Menschen umkommen, dann... Ja, wobei in dem Fall war das ja auch so, dass es einfach bis zum Jahresende ein ganzes Jahr lang Sonderberichte gab, oder? Ja, es wurde dann auch technisch drüber gesprochen. Naja, und dann musste die Welle interviewt werden. Und Juli wurde nicht mehr gespielt, weil die perfekte Welle. Ja, das fand ich schon ziemlich gemein. Da hatte diese Band genau einen großen Hit. Und... Wieso, ja, sie hatten noch geile Zeit. Ja, das war aber kein großer Hit, das war schlimm. Achso, okay. Läuft das Mikro überhaupt dieses Jahr? Müssen wir gleich mal schauen. Ja, das Mikro läuft dieses Jahr auch schon. Das hoffe ich doch. Ich meine, so witzig wie gerade eben werde ich das ganze restliche Jahr nicht mehr sein. Ja, also wir werden dieses Jahr auf jeden Fall auch mal eine kurze Pause einlegen. Ihr werdet es nicht merken, weil ihr Folgen bekommt, aber es wird eine Pause kurz geben, weil ja wir nicht da sind. Aber wir werden trotz allem liefern und dementsprechend freut euch drauf. Und wer weiß, vielleicht endet ja dieses Jahr, also dieses Jahr 2020, endet ja dann vielleicht auch mit einer Staffel und es wird eine 2021 Staffel geben. Wer weiß das denn? Weil dann haben wir ja wieder 100 Folgen voll irgendwann am Ende des Jahres. Und dann, wer weiß das schon? Genau, also da wollen wir uns noch gar nicht festlegen. Ich meine, das ist ja schließlich hier nicht der Jahresrückblick aufs Jahr 2020. Genau, wir wollen jetzt nämlich erstmal auf 2019 zurückblicken und da fängst du an mit dem Januar. Ja, genau. Ich fange mit dem Januar an und bin über ein Ereignis gestolpert, denn seit im Januar wurde die ehemalige jugoslawische Republik in Mazedonien offiziell in Republik Nordmazedonien umbenannt. Ja, aber das fand dann tatsächlich, ich habe das gelesen, das war dann erst endgültig im Februar ratifiziert. Ja, aber die Umbenennung hat im Januar stattgefunden. Naja, und endgültig ratifiziert war es im Februar. Ich hatte es mir fast schon überlegt, ob ich es nehmen soll. Ja, aber ich meine... also. Das aber wie hat sich denn unser Leben seither geändert? Also wie grundlegend hat sich deine Welt dadurch geändert? Sehr, weil ich es immer geliebt habe. Ich bin ja, also so ein bisschen Klischee muss ja sein, ne? Und dementsprechend bin ich großer ESC-Fan. Mhm. Und es war immer sehr witzig... Weil du hast ihn ja auch mal gewonnen, verkleidet als Gabriel. Ja, wir erinnern uns alle meinen legendären Sieg für Portugal seinerzeit. Als Gargamel. Als Gargamel, der die Antwort auf Vater Abraham gesungen hat. Jazz Gargamel. Genau. Und auch die Republik Nordmazedonien ist ja eifriger Teilnehmer am ESC. Und es war immer hochgradig amüsant, wenn diese Menschen Punkte an die former Yugoslavian Republic of Macedonia von sich gegeben haben. Und das hat immer für Freudenstürme gesorgt. Und das dann nochmal auf Französisch hinterher. Und ja, also das, und jetzt, ja, mussten die armen Menschen den kompletten Namen ihres Landes ändern und Republik Nordmazedonien. Ist jetzt nicht ganz so sexy, oder? Ja, sagen Sie jetzt beim ESC North Macedonia oder sagen Sie Republic North Macedonia? Sie sagen North Macedonia. Okay. Weil Sie mussten ja dieses FYR, wie es dann abgekürzt war, sagen, weil das Land ja dann quasi Mazedonien hieß und das muss eben die ehemalige jugoslawische Republik sein, damit die Leute nicht glauben, dass die nördliche Provinz Griechenlands beim ESC gesondert mitmacht. Vielleicht haben die so talentierte Sänger. Die griechischen Sängerinnen und auch Sänger waren eigentlich nie so talentiert beim ESC. Die haben zwar auch mal gewonnen, aber die eine griechische Sängerin hat für Luxemburg gewonnen. Das ist aber auch schon 40 Jahre her, als Vicky Leandros ihrer Zeit gesiegt hat. Okay, für Luxemburg. Vicky Leandros ist für Luxemburg. Mit Theo, wir fahren nach Lodz, nee, oder was? Es müsste... Oh Gott, das war ein französischer Song. Auch relativ. Eine Griechin singt einen französischen Song für Luxemburg. Ja. Über Geld. Und Steuerhinterziehung. Über Geld und Steuerhinterziehung. Cum-cum-ex-cum. Ja, cum-ex-cum. Das ist das Geld, was der griechischen Staatskasse dann irgendwann... gefehlt hat, weshalb die Griechen jetzt auch alle an ihren Kassenbons drucken müssen, während die Deutschen das nicht müssen. Ich werde jeden Kaugummiautomaten anbrüllen. Ich will einen Kassenbon. Aber das ist eher was für einen Jahresrückblick nächsten Jahres, ne? Ja. Wobei, nee, es ist im Dezember eingeführt worden. Stimmt, aber die Bonpflicht noch nicht, die ist noch nicht durch. Na, abwarten. Wie ist das eigentlich? Kriegt man dann auch, wenn man zwei Einkäufe tätigt, einen Bonbon? Aber Moment, da läuft er, jetzt ist er am Teppich, so flach ja, war der. Ja, aber, also, weißt du, das Schöne, was ich an diesem Ereignis eigentlich fand? Dass Länder umbenannt werden. Ja, dass Länder, dass man da eine geografische Richtung dranhängt, um quasi einen großen internationalen Streit beizulegen. Na ja, gut, du hast es ja beim Südsudan auch. Ja, und weißt du, ich habe mir gedacht, das könnte man ausweiten, das könnte man als Konfliktlösungsinstrument bei der UNO installieren. Das Konfliktlösungsinstrument hatten wir schon mal. Ja, aber das besprochen. Wir hatten einfach gesagt, dass Ostdeutschland gar nicht mehr Ostdeutschland ist, sondern einfach Deutschland und die ehemaligen Ostgebiete einfach Ostdeutschland sind und Mitteldeutschland darf quasi Mitteldeutschland bleiben und Österreich ist einfach Süddeutschland. Ja, aber das ist sehr revolutionistisch. Ich hatte jetzt eher daran gedacht, also dass dieses Ost-West-Problem in Deutschland lösen wir dadurch, dass wir Deutschland komplett in Ostholland umbenennen. Dann sind Ossis und Wessis in Deutschland, die haben dann ihr gemeinsames Feindbild, die Niederländer. Ich glaube, wir können auch den Ukraine-Konflikt so lösen. Also Russland gibt die Ukraine, gibt die Krim an die Ukraine zurück. Nennt es einfach Südukraine. Nein, wir nennen es dann halt Gelb-Ukraine. Gelb-Russland, so rum, Entschuldigung. Ich meine, wir haben schon Weißrussland und dann machen wir noch Gelb-Russland auf. Und ich meine, das ist ein neues Jahr, wir dürfen uns doch ein bisschen Frieden wünschen, oder? Südukraine wäre doch schön. Südukraine wäre auch schön, ja. Aber ich finde Gelb-Russland irgendwie besser. Oder Sudoku-Ukraine. Sudukraine. Sudokrimine. Ja, perfekt. Sudokrimine, ja, perfekt. Also wir haben ein neues Land gegründet. Sudokrimine. Genau, und wir haben einen Konflikt gelöst. Ja, perfekt. Also perfekt. Einfach nur, weil sich im Januar FYR of Macedonia in Republik Nordmazedonien umbenannt hat. Ja, genau. Ja gut, es war ja abzusehen, dass da irgendwann mal eine Lösung kommt. Ja. Vielleicht wird auch Nordzypern irgendwann Nordzypern einfach heißen. Und nicht türkisch besetzt. Ja, oder wir machen aus Zypern insgesamt Südkreta oder sowas. Ja, ich glaube, die Türken haben immer noch ein Problem, dass Zypern irgendwann mal griechisch sein wollte. Kreta ist jetzt griechisch, also ich glaube, übrigens, es wäre nicht Südkreta, sondern es wäre ja Ostkreta. Dann machen wir halt, Südostisland oder so, das haut geografisch auch hin. Südostisland, ja. Ja, es gibt ja sogar einen Song über Zypern als Südostisland. Echt? Ja, Island in the Sun. Ja, perfekt. Ja, siehst du, haben wir schon eine Nationalhymne. Ja, perfekt. Läuft bei uns. Und das, obwohl das erste Bier erst halb leer ist. Ja, und Zypern ist ja noch nicht wirklich eine Republik, ne? Leute, du... Sind eigentlich zwei. Ich glaube, Weißrussland ist offiziell auch eine Republik. Nein, ich meine Zypern... Wir hatten das Zypern-Thema ja. Letztes Jahr ja auch schon mal. Wir erinnern uns. Wir lösen immer die ganz großen geografischen Konflikte. Genau, aber kommen wir mal in den Februar. Ich glaube... Finde ich gut. Ich wollte gerade auch dezent übermoderieren. Ja, meine drei Themen haben wir wieder was miteinander zu tun. Ja, Ménage à trois nennt man sowas auch. Also mein Februar, mein April und mein Juni haben einfach ein gemeinsames Thema. München, Deutschland, die Karnevalsgesellschaft Narhalla verleiht den Karl-Valentin-Orden an den österreichischen Sänger Andreas Gabalier. Nimmt er jetzt auch am ESC teil? Das wäre jetzt sogar noch eine schöne Sache. Nee, aber tatsächlich, der hat einen Karl-Valentin-Orden bekommen. Ja. Ja. Der Nachlassverwalter der Familie Karl Valentin, der Günther Fette, kritisierte in diesem Zusammenhang, es ist nicht hinzunehmen, dass Gabalier mit seinem offenkundigen Spiel mit faschistischen Symbolen, seiner Frauenfeindlichkeit und seiner Homophobie mit dem Namen Karl Valentin in Verbindung gebracht wird. Ich wollte gerade nachfragen, der Karl Valentin war doch eher so ein Linker, ne? Ja. Und der Andreas Gabalier ist ja mehr so die Vorband von Freiwild. Ja, was noch schöner ist, der Laudator Peter Kraus, der alte Rock'n'Roller. Ach Gott, Peter Kraus. Peter Kraus verteidigte die Verleihung hingegen, also er hat ihm die Laudatio gesprochen. Ich kenne Andreas Gabalier als einen netten, höflichen und respektvollen Kollegen. Das hat der, gut, der Herr Kraus ist wahrscheinlich so alt, dass der das auch über andere Österreicher schon gesagt hat. Warum sollte ich keine Laudatio auf ihn halten? Naja, eine Laudatio darf er ja gern auf ihn halten, er darf ihn auch loben, also auch. Auch Nazis loben sich untereinander beispielsweise. Jetzt nicht, dass Peter Kraus Nazi ist. Bitte keine Fanpost in der Richtung. Aber auch Nazis loben sich untereinander. Man kann jemanden auch loben. Man könnte zum Beispiel über die Deutsche Bahn sagen, früher haben sie es mal geschafft, Menschenmassen von A nach B just in time und, ja okay, auch nicht so wirklich freundlich. Eher so zusammengepfercht in überfüllten Zügen. Aber sie haben es geschafft, große Menschenmassen zu bewegen. Oh Gott, und jetzt verstehe ich diesen Kommentar. So, das kann man über die Deutsche Bahn sagen. Also nicht über die Deutsche Bundesbahn oder die Deutsche Bahn AG, sondern... Ja, die Deutsche Reichsbahn, ja. Über deutsche Eisenbahner allgemein. Das kann man über die deutschen Eisenbahner sagen. Man kann auch sagen, die Deutschen haben wunderbar schnell Autobahnen gebaut. Mit so einem Gewehr im Nacken schaufelst du einfach viel, viel schneller. Das ist motivierend. Ja. Man kann also loben. Die Frage ist, aus welchem Grund lobt man und wen lobt man? Also man kann auch über Andreas Gabalier sicherlich lobende Worte finden. Andreas Gabalier hat sehr schöne Unterschenkel, ja, das kann man sagen. Man kann zum Beispiel auch sagen, er ist sehr elegant frauenfeindlich. Weiß ich nicht, kann ja sein. Oder er ist... Der ist Österreicher, ich glaube, die sagen apart, oder? Oder... Man kann sagen, er ist ein extrem präpotenter Homophober. Ja. Das kann man sagen. Möglicherweise kann man seine Homophobie tatsächlich loben als etwas ausgeprägt. Also er ist kreativ-homophob vielleicht. Kreativ-homophob. Kreativ-homophob. Also er macht das mit einer gewissen Eleganz. Ja, oder mit einer gewissen Brutalität. Weiß man ja nicht, ich kann es nicht beurteilen, ich habe mich mit dem Gesamtwerk von ihm nicht so wirklich tiefgehend beschäftigt. Ich fand es nur interessant, dass er ja den Karl-Valentin-Orden bekam. Ja, das zeugt davon, dass diese Karnevalsgesellschaft halt Humor hat. Ja, Narhalla heißen die. Ja, ne, das ist lauter Narren. Ja, und das war ein Minger. Also nicht unbedingt der linken Hochburg seit 1920, 21, oder? 23, oder? 23, ja. Also sagen wir es mal so ab 23 waren die nicht mehr so ganz links. Ja. Und deswegen Minga is Showbeasley. Ja, genau. Also München ist berühmt-berüchtigt dafür, Linke zu erschießen und Häuser braun zu streichen, sagen wir es mal so. Dementsprechend, ja. Das war der Februar. Ich meine, schön, ja. Wir haben, also wir steigen das Jahr ein mit einem Österreicher. Wir sind mit fast Griechen ins Jahr. Ja, wir nähern uns quasi von Nordmazedonien über Österreich nach Minga. Ja, ich mach schon, das ist Balkanroute, ne? Balkanroute. Ja, du bist dran. Ja, okay. Ja, scheiße, das passt jetzt geografisch nicht so ganz da rein. Wir machen nämlich einen Ausflug nach Kasachstan. Kasachstan! Ja, im März ist nämlich nur Sultan Nazarbayev als Präsident Kasachstans zurückgetreten. Warum? Er war alt. Also er hatte keinen Bock mehr. Der hat tatsächlich, das war der erste Regierungschef Kasachstans, seitdem das Ding unabhängig geworden ist. Okay. Und also 1991 dann wahrscheinlich? Ich glaube 93, aber da will ich die Hand nicht für ins Feuer legen. Okay. Naja, also nur Sultan Nazarbayev ist nur so ein Sultan aus post-sowjetischen Zeiten, ne? wobei es schon ein bisschen abfällig ist, ihn nur einen Sultan zu nennen. Jedenfalls, am 19.03. ist er zurückgetreten und die Hauptstadt Kasachstans, seinerzeit Astana, wurde dann 4 Tage später in Nur Sultan umbenannt. Nur Sultan? Nur Sultan. Also wenn ich jetzt meinen Dirke-Weltatlas aufschlag und von Nordmazedonien ganz nach rechts gehe, finde ich da Nur Sultan. Da findest du, ja, wenn du einen aktuellen bekommst, dann ja. Wenn du einen alten aus deiner Schulzeit hast, dann wird es schwierig, weil Astana so eine Planstadt ist, die erst später gebaut wurde. Okay. Ist gar nicht so die ursprüngliche Hauptstadt. Und wenn der noch ein bisschen älter ist, dann steht da Astana drin, aber ab der neuen Auflage steht da jetzt Nur Sultan drin. Mhm. Was, wie gesagt, ein bisschen abfällig ist. Also ich wäre auch gerne Nur Sultan. Wie ist denn da die Krim momentan geregelt? Die Krim? Ja, wie steht die Krim aktuell im Dirke-Weltatlas? Als müsste man mal nachschauen. Sudokrim. Sudokrim, ja, das, da haben wir uns doch darauf geeinigt. Wir müssen kurz zurückspulen, wie das Land hieß. Genau. Aber ich fand es erstaunlich, dass die, also das war wirklich so ein üblicher postsowjetischer Diktator da. Mhm. Und die haben tatsächlich 4 Tage lang gebraucht, um die scheiß Hauptstadt umzubenennen. Also was ist denn da los? Also meinst du, das hätte schneller gehen müssen? Ja, das hätte schneller gehen müssen. Also das hätte zum einen schneller gehen müssen. Sie wussten ja nicht, wie sie es... Sie hätten ja noch überlegt, ob sie es vielleicht so nennen sollen oder so nennen sollen. Ob sie das mit dem Nur wirklich machen müssen. Ja, nee, nicht nur das. Das Problem ist ja auch, du musst ja überlegen, es gibt ja auch ein Team Astana, also so ein Radfahrteam. Okay. Und die mussten da überlegen... Ich dachte, die heißen Aspirin. Nee, die heißen Astana. Astana. Ja. Und dieses Radfahrteam muss man ja auch überlegen, kann man die vielleicht möglicherweise auch im Nur-Sultan-Team nennen? Mhm. Ja gut, Nur-Sultan-Team ist nicht so eingängig wie Astana, ne? Ja, am Ende gewinnt Nur-Sultan. Ja, wie gesagt, das ist ein bisschen scheiße. Und das andere, worüber ich nachgedacht habe, als ich das so gelesen habe, ist, ob das auch wieder ein Modell ist, was man weltweit ausrollen kann. Das heißt, wenn du alt bist und einsiehst, dass du es nicht mehr machst, dass du dann zurücktrittst. Ja, nee, einfach so aus der Einfachheit halber Hauptstädte nach ehemaligen Regierungschefs umzubenennen. Okay. Also ich meine, also in Deutschland wird das ja funktionieren, ne? Dann würde Angela Merkel dann hätte Angela Merkel 15 Jahre in Gerhard Schröder residiert. Mhm. Ja? Mhm. Also so um den Menschen ein Denkmal zu setzen. Zugegeben, in Italien wäre das wahrscheinlich schwierig. Das heißt, der Flughafen um die Ecke vom Ruhrpott würde dann heißen Köln-Kohl. Nee. Der hieß dann wieder Köln-Bonn, weil Bonn ist ja keine Hauptstadt mehr. Ja, aber es wäre ja umbenannt worden, als es noch Hauptstadt war, Köln-Kohl. Ja, genau, das wäre quasi Köln-Kohl. Der Konrad-Adenauer-Flughafen in Köln-Kohl. In Köln-Kohl. Was doch total wunderschön wäre. Warum heißt denn der Flughafen Konrad Adenauer? Weil Konrad Adenauer daherkommt, aus der Ecke. Also von dem Flughafen. Der ist auf dem Flughafen. In zehn Minuten auf dem Flughafen. Ist der gezeugt worden. Auf dem Flughafen. Ja. Der Flughafen in München heißt? Franz Josef Strauß. Genau. Genau, und der in Berlin wird dann ja Willy Brandt heißen. Genau, wie heißt der in Stuttgart? Oh Gott, der hat, glaube ich, einen Namen, ne? Ja, der hat einen Namen. Jetzt bin ich mal gespannt. Ich persönlich ich fände es sehr ehrlich, wenn der Filbinger Flughafen hieße. Erwin Teufel Gedächtnisflughafen kann man, glaube ich, nicht machen. Baden-Württemberger, der in den Osten gegangen ist? Lothar Späth. Ja. Aber nee, so wird der Bahnhof schon heißen. Das ist der Lothar Verspätungsbahnhof. gut, Georg Kiesinger wahrscheinlich, oder? Nein. Ja, aber das ist doch ein Baden-Württemberger im Kanzleramt. Nein, der Stuttgarter Flughafen hat tatsächlich einen Bürgermeister. Einen Bürgermeister? Einen Oberbürgermeisternamen sogar. Der Fritz-Kuhn-Flughafen. Nein. Je nachdem wird höchstens ein Fahrradschnellweg benannt werden. Ja. Wäre dann das Rezzo-Schlauch erfolgreich gewesen, wäre vielleicht dann der Flughafen Rezzo-Schlauch. Oder Rezzo-Schlauch-Bahnhof. Der kann ja immer noch Bürgermeister werden. Dann können wir den Fritz-Kuhn-Fahrradweg und die Rezzo-Schlauch-Station machen. Na, der Rezzo-Schlauch-Bahnhof wäre doch schön gewesen. Das sind ja auch Schlauchtunnels. Lass mich kurz überlegen. Wir haben dann noch, wir haben noch den den Oberbürgermeister, nachdem auch die Passage benannt ist, Klett, ganz Klett-Passage. Nee. Dann hatten wir noch hier den Wüstenfuchs, seinen Junior. Genau. Adolf Rommel. Nein. Nicht Adolf, die hieß ja nicht alle Adolf. Er hieß eigentlich Erwin Rommel. Erwin Rommel ist der Vater gewesen, der Wüstenfuchs. Josef Rommel. Wie hieß der Dicke mit Vornamen? Manfred Rommel. Nee, der Dicke hieß nicht Manfred mit Vornamen, aber meinetwegen. Manfred Rommel. Okay, ja. Manfred Rommel Flughafen. Genau. Manfred Rommel... Rommelflug. Das geht irgendwie. Nee, das geht so nicht. Also den müssen wir dringend umbenennen. Der könnte dann irgendwie, keine Ahnung, kann der nicht Willy Brandt Süd heißen? Ja, wie gesagt, Kurt-Kiesinger Flughafen. Kurt-Kiesinger würde die internationale Bedeutung des Stuttgarter Flughafens unterstreichen. Oder Günther Oettinger Flughafen. Oder, weil den es auch gab, Filbinger, klar. Ja, der Filbinger war ja kein Nazi. Er war ein Gegner des Regimes. Ja, bestimmt. Der Herr Filbinger war ein aufrechter Jurist. Ja. Genau, den könnten wir einfach auch umbenennen. Ich finde, mit Umbenennungen könnte man jedes Problem lösen. Ja, also Rommelflughafen heißt das. Ja, genau. Aber dann könnte man ja immer noch Stuttgart in Fritz Kuhn umbenennen. Ja, also ich finde es interessant, weil bayerische Ministerpräsident Bundeskanzler in... Ja. Anderer Bundeskanzler in Berlin. Ja. Hier Bürgermeister. Ja, dann müsste man... Dabei hatten wir ja auch mal einen wunderbaren Bundespräsidenten. Ja, der erste, aber ja gut, der hat so einen... Nein! Theo Heuss Flughafen wäre natürlich auch schön gewesen, aber da würden dann die ganzen Doppelkennzeichen ankommen und sagen, saufen, Gras und... Nee, dann sowieso, wenn schon, Elli Heuss Knapp Flughafen, bitteschön. Ja, warum denn? Wir müssen ja was für die Frauenquote tun. Ach so. Ja, nee, wenn dann... Und Angela Merkel Flughafen Uckermark, wenn... Wenn dann von Weizsäcker. Unser Bundesminister... Nee, der Adel ist abgeschafft. Die kriegen keinen Flughafen. Ja, dann Weizsäcker. Die kriegen höchstens noch irgendein Schloss dieses Jahr. Na ja, gut, dann machst du das von weg und dann machst du daraus Weizenacker oder eben den Flughafen einfach mal Dinkelacker nennen. Der Dinkelackerflughafen. Perfekt. Wir müssen und darauf ein Stuttgarter Hofbräu. Tschüss. aber. Ein Weihnachtsbier ist noch übrig. Ja. Von Weihnachten. Genau, ist von Weihnachten übrigens, ist für nächstes Jahr mal dann. Aber du siehst, wie Freude durch das Umbenennen von Orten geschaffen werden kann. Ja, gut, dann lese ich die nächste Nachricht vor. Die ist vom 5. April. Kohl, Deutschland. Nee, da heißt es noch Bonn. Genau. Bonn, Deutschland. Das Bundesamt für Justiz bereitet zum ersten Mal eine Klage gegen ein bisher unbekanntes soziales Netzwerk vor. Also, es war einfach nicht genannt. Ich hatte ja gedacht... Bisher unbekanntes soziales Netzwerk. Das spricht für die Digitalkompetenz des Bundesamtes eigentlich. Da wussten die damals schon was von TikTok. Grund dafür ist die Unterlassung von Maßnahmen gegen Hasskommentare und Fake News auf dem besagten Netzwerk. Damit verstößt es gegen das Netzwerkdurchsetzungsgesetz. Das Netz-DGG. Genau. Also Netzwerkdurchsetzungsgesetz. Zersetzungsgesetz, welches Netzwerke eigentlich dazu verpflichtet, gemeldete Inhalte innerhalb von 24 Stunden zu entfernen. Mhm. In mindestens 100 Fällen soll das bislang nicht näher genannte Netzwerk Hasskommentare und sogenannte Fake News trotz Beschwerden der User nicht entfernt haben. 100 Fälle. Skandalös. Also bei Facebook wären es... Facebook macht so... Jetzt! Also... Alter, meinst du, es ist über eine Sekunde in der Taktung? Das Bundesamt für Justiz hat einen Präsidenten und der heißt Frie und der sagte, problematisch sei, dass nur Portale mit mehr als 2 Millionen registrierten Nutzern über die Anzahl von Beschwerden und gelöschten Inhalte berichten müssen. Er rechne aber damit, dass das Gesetz noch ergänzt werde. Neben dem Bundesamt für Justiz können sich User, also Nutzer, wir müssen ja Deutsch, das ist eine deutsche Nachricht, auch an die Polizei wenden, wenn sie im Internet strafbare Inhalte finden. Okay. Das Bundesamt für Justiz ist was für eine Behörde in Deutschland? Das ist in Bonn beheimatet. Ja, das macht nichts. In Bonn sitzt auch die Bundeszentrale für politische Bildung und die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Und bei denen weiß ich, was die tun. Das ist einfach ein Bundesamt halt. Okay. Die machen Justiz. Und genau. Die haben einen bislang unbekannten sozialen Netzwerk an den Karren gepinkelt. Nee, sie wollten halt den an den Karren pinkeln. Und der Chef von denen hat halt noch dazu gesagt, ja gut, schwierig wird's halt, wenn die Netzwerke unter 2 Millionen Nutzer haben. Das heißt, Knuddels zum Beispiel ist raus. Ja, gut, Knuddels hat andere Probleme. Oder MySpace nach den großen Abmeldungswellen ist halt auch raus. Ja. Genau. Das ZDF hat auch nicht mehr 2 Millionen Zuschauer. Deswegen werden die vielleicht dann doch wieder den... also die haben ja jetzt im Dezember haben die ja beschlossen, dass sie den Höcke nicht mehr einladen. Jetzt, wo sie unter 2 Millionen Zuschauer haben, vielleicht lassen sie ihn doch wieder rein. Weil Hasskommentare können sie ja zulassen. Wieder. Das hat sie vorher auch nicht gestört. Meinst du, das ist wegen des Netz-DGGs? Nee. Laden die den Höcke nicht mehr ein? Also, es kann sein. Ja, ich glaube, ja. Dann hat das Gesetz doch was Gutes. Ist es ZDF sozial? Nee, es ist nur ein Netzwerk. Okay, nein, ich nehme es nicht. Nein, du verwechselst aber was. Netzwerke und Seilschaften sind zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Da müssen wir sauber differenzieren. Okay. Vielleicht ist es ein asoziales Netzwerk. Genau. Also, Seilschaften. Ja, genau. Es ist ein asoziales Netzwerk, aber keins von den guten, also es sind keine Kängurus mit innen involviert. Genau. Und keine Pinguine. Ja. Sehr schön. Ist dann später rausgekommen, gegen welches Netzwerk sie ermittelt haben? Das werden wir vielleicht in anderen Monaten sehen. Vielleicht, wer weiß es dann. Okay. Es ist aber doch Knuddels. StudiVZ. Vielleicht haben sie rausgefunden, dass es eigentlich StudiKZ hieß. Da sind wertlose Studenten eingesperrt worden. Okay. Gibt es das eigentlich tatsächlich noch? Ich glaube nicht mehr, das haben sie abgeschaltet. Ich glaube, die haben dann tatsächlich Verstand bewiesen. Genau. Wir gesagt, okay, jetzt wo wir gar keine Werbekunden mehr haben, ja, machen wir auch kein Geld mehr. Und dann. Aber ich stelle mir das putzig vor, das war ja im... Wie die da wahrscheinlich gesucht haben, um 100 Hasskommentare in sozialen Medien zu finden, die gemeldet, aber nicht entfernt wurden. Das ist eigentlich gar nicht so schwer. Ja, aber du gehst einmal auf Facebook, gehst in einschlägige Gruppen. Ja, aber offenbar, also wenn die da eine Pressemitteilung extra für geschrieben haben, dann muss das ein immenser Aufwand gewesen sein. Wieso? So Hasskommentare im Netz zu finden. Ich meine, in Pressemitteilungen schreibt man ja nur wichtige Sachen rein. Ich glaube, das war einfach nur der Aktualität geschuldet. Das Gesetz war gerade frisch raus wahrscheinlich und dann hat man gedacht, okay, wir können das ja mal überprüfen, ob da überhaupt was passiert. Okay. Und ich glaube, es war im April, da wollte man auch noch dieses... Da hat sich ja gerade diese Urheberrechtsreformsgeschichte angemeldet. Dieses Artikel 13. 13 und 17 Ding, genau, was dann irgendwie Artikel 47 und 11 war oder sowas. Nee, Artikel 47, 11 ist für die Reinheit von Kölnisch Wasser zuständig. Auf jeden Fall, ja, auch da hatte ich witzigerweise natürlich beim Jahresrückblick so diese Themen auf der Pfanne gedacht, so, ach nö, Urheberrechtsreform, da reden wir nicht drüber. Ja, genau, wir sind selber Urheber, wir reden da nicht drüber, wir machen. Genau, nee, und du siehst, in Deutschland wurde dann tatsächlich mal gearbeitet. In Deutschland wurde... Sie haben 100 Fälle gefunden. 100 Fälle. Sie haben quasi... Sind das 100 Äußerungen oder haben die 100 Personen gefragt, nennen sie etwas Menschenverachtendes? Wahrscheinlich haben sie tatsächlich einfach also anders gefragt, waren die auf dem Social Media Profil von Bernd Höcke oder waren die bei Fridays for Hubraum in der Gruppe drin? Das kann sein. Oder sie waren, keine Ahnung, was hat sie denn noch so, diese berühmt-berüchtigten Impfgegner. ImpfgegnerInnen, bitte. Auch die haben ein Recht darauf, gegendert zu werden. Okay. Meine Wahrnehmung übrigens, als ich letztens auf einer irritierenderweise plötzlich an einer ImpfgegnerInnen-Demo vorbeigelaufen bin, das sind sogar mehr Frauen als Männer. Ja gut, die haben ja auch mehr Kinder, verhältnismäßig. Die haben mehr Impfungen. Nee, die haben mehr Kinder. Ja, das auch. Also in der Regel kümmern sich ja alleinerziehende Väter dann doch... Alleinerziehende Väter kümmern sich rührend um ihre Kinder, während alleinerziehende Mütter gegen Impfungen demonstrieren. Genau. Machen wir im neuen Jahr gleich weiter mit der sexistischen Kackscheiße, ne? Nein, ich gehe aber einfach nur davon aus, dass in der Regel alleinerziehende Väter tatsächlich deswegen alleinerziehende Väter sind, weil die Mutter an irgendwas gestorben ist, wogegen man hätte impfen können. Ah. Und die quasi die Erfahrung haben. Während alleinerziehende Mütter... Wahrscheinlich in einem Bruchteil von Prozenten manchmal auch einfach nur wahnwitzig verlassene Schreckschrauben sind. Der alleinerziehende Vater ist halt einfach ein tragischer Held der Gesellschaft, während die alleinerziehende Mutter zwar auch eine tragische Heldin ist, aber zu einem gewissen Bruchteil in der Regel halt einfach nur eine ist, die allein gelassen worden ist, während ihr Mann nach Nordmazedonien gegangen ist, um für die Freiheit zu kämpfen. Ich finde das schön, dass du dir fürs neue Jahr vorgenommen hast, nicht der Einzige zu sein, der Scheiße absondert. Wieso? Ich sehe schon die Hassmails kommen. Nein, tatsächlich. Geh mal, mach dir diesen Spaß mal. Mach dir wirklich mal diesen Spaß. Und beschäftig dich mal wirklich mit diesen Menschen. Also lies dich in Facebook-Gruppen ein und lies, was alleinerziehende Mütter da gerne mal schreiben. Bei einem Bruchteil dieser Menschen, also bei einem Gros dieser Menschen sagst du tragische Figur. Ja. Tut mir echt leid. Bei einem Bruchteil davon hast du allerdings auch nach 3 Kommentaren durchaus den Einblick, warum sie alleinerziehend ist. Nicht ihr Mann wurde erschlagen von irgendwem oder sonst was, sondern der ist getürmt, der ist weg, der ist geflohen. Der hat sich lange überlegt, wohin? Krim? Ja. Nordmazedonien. Nordmazedonien. Nur Sultan. Fukushima. Ja. Alles besser als hier. Ja, also du, das musst du mir nicht erzählen, weil ich von uns beiden beruflich Babys mache. Ich lasse diesen Satz mal so stehen. Wir kommen zum Mai. Nee, erst muss ich mein Cola-Glas auffüllen. Wir können noch ein bisschen peinliches Schweigen in dieses Mikrofon da. Die Tuschis machen übrigens aktuell auf Instagram solche Zitatbilder. Ja, das machen alleinerziehende Mütter auch gerne. Wir können jetzt auch von die Elite eins machen, wo drauf steht, Zeilenende, ich mach beruflich Babys. Das ist super, ich meine, ich habe das auf Twitter mehr als noch einmal geschrieben. Und ich mach beruflich Babys ist sogar noch besser als ich mach beruflich in Babys. Was man in Ruhrpott sagen würde. Ja, genau. Innenbabys machen die Kolleginnen. Und zwar vor allen Dingen die Kolleginnen aus der Pipi- und Kaka-Abteilung. Man merkt, ich hatte kein gutes Jahr. Deshalb, du hast auch 2019 gehabt, oder? Ja, deshalb kehren wir in die Ukraine zurück. Und im Mai, wir müssen einfach darüber sprechen, dass Volodymyr Zelensky als Präsident der Ukraine vereinigt wird. Ein Schauspieler. Du hast irgendwie so mit diesem Ostblock-Bereich. Ja, ich hatte Hunger und ich dachte mir, so eine Soljanka wäre jetzt geil und dann habe ich keine Soljanka bekommen und dann musste ich das irgendwie verarbeiten. Du hattest so Nordmazedonien, Kasachstan und Ukraine. Ja? Was ist da bei dir gepolt? Das sind alles solche Staaten, die nichts mit der EU aktuell noch zu tun haben und... Ja, ich musste ja aufteilen und ich dachte mir, wenn ich schon mal dabei bin, mache ich gleich den Rückblick fürs gesamte Jahr. Ich habe also auch schon Juli, September und November vorbereitet. Das heißt, wir freuen uns über verschiedene russische... Nee, da machen wir dann gar nichts im Osten. Okay, da machst du dann Westen. Da kriegen wir dann Nachrichten vom König aus Moronien. So weit in den Westen verlaufe ich mich dann nicht. Bobbele Johnson war aber erst im Dezember. Bobbele Johnson, ja, mein Highlight des Septembers ist sowieso meine Nintendo Switch gewesen. Also Dezember, meinst du? Ja, September. Dezember. Himmel! Der 10. Monat, Dezimus. Ja, genau, der 10. Monat, der Oktober. Der 10. Monat, der Dezimus. Ja, ich weiß. Dezember. Bei den Römern ging das Jahr ja noch mit März los. Ja, genau. Davon träumen manche in der CDU auch heute noch. Ja, was soll man zu Zelensky sagen? Ich meine, er ist ein Schauspieler und er spielt jetzt eine wichtige Rolle in der Weltpolitik. Er ist vor allen Dingen Komiker und ich finde das nach wie vor irritierend. Also in Deutschland kennt man das eigentlich andersrum. Da bist du erst Präsident und dann Komiker. Also, ne, so wie Heinrich Lübke halt seinerzeit. Ich glaube, der hat es aber in Personalunion, in Berufsunion gemacht. Ja, gut, der war halt... Und er war, seine Pointen waren scheiße. Ich fand die Pointen. Die Pointen, mein innerer 14-Jähriger findet, meine Damen und Herren, liebe Neger, auch heute noch witzig. Der verurteilt das dann danach, weil er für eine bessere Welt arbeitet, wo wir uns alle lieb haben, aber er findet es trotzdem witzig. Ja, ich sag mal so, der Theo Heuss hat ja auch schon einige gute Dinge rausgehauen. Der war auch Bundespräsident und witzig. Bundespräsident und witzig, ja. Der Theo Heuss hat gesagt, das Geld gehört in die Wirtschaft. Ja, das ist. Wir wissen aber nicht in welche, deswegen gehen wir in alle. Genau. Ja. Das ist sehr clever. Heutzutage haben wir ja nur noch und. Kennt man den Begriff Wirtschaft auch außerhalb von? Ja. Also die Kneipe, die Pinte in der Trinkhalle, das Bütchen. Vor der Wirtschaftstür steht ein Alemann. Gibt es? Ist eine sehr wichtige Zeile, die man in Köln kennen sollte. Alemann. Ist das der Vater vom Alemann? Ja, das ist der Alemann, der alte Alemann. Der alte Alemann. Ja, der alte Alemann. Ist ja. Der Alemann. Und wie heißt der österreichische Alemann? Keine Ahnung. Ölmann. Oh Gott. Das ist sehr lustig. Christopher Lauer fragte das letztens auf Übrigens, das ist ja, weil C wie K ist, heißt der K. Lauer. Ne? Das ist dir schon klar. Ja, den haben wir auch schon, glaube ich, irgendwann mal gehabt. Ja, der musste aber trotzdem sein. Christopher Lauer fragte vor kurzem, wie heißt denn der österreichische Alemann? Und ich hatte einfach nur in einem Reflex Ölmann geschrieben. Ein anderer Mensch schrieb noch Alpmann. Alpmann ist auch schön, ja. Alpmann. Da habe ich mir gedacht, nee, das ist dann der Schweizer. Der hat noch mehr Alpen. Der sitzt auf seinem Deich, genannt Alpen, wartet, bis Elefanten oder die Flut kommen und dementsprechend. Genau. Und was auch noch kam, war Almann. Also Almann. Oh, ja. Auch der auch. War aber... Der funktioniert, glaube ich, nur gelesen. Ja, eben. Ja, das war sehr schön, aber ich meine, also die Konsequenz aus dem Ganzen ist, also wenn Christopher Lauer nicht Bundeskanzler wird, dann wir beide halt. Ne? Ich glaube, er heißt Christoph Lauer. Nee, der heißt Christopher. Der ist Christopher Lauer. Okay. Weil auch, keine Ahnung, Vornamen von Politikern, ich meine, also als Politiker, sobald du eine Funktion hast, gibst du deinen Vornamen ja auch sowieso ab. Also das ist wie bei Maximilian Sonneborn. Genau, Maximilian Sonneborn hat ja auch, der heißt EU... Oder hieß der Martin Sonnenborn? Nee, der heißt Maximilian, aber dadurch, dass er halt EU-Parlamentarier für die... wie heißt diese kleine radikale Splitterpartei noch? Die Partei. Danke. Ist der ja, heißt der Partei EU-Abgeordneter Sonneborn. Ja, er ist der Fraktionslose. Genau. Also er verkauft die Fraktionslose. Genau. Martin Sonneborn könnte auch eigentlich Bundeskanzler werden. Ich meine, war schon Komiker. Na, kannst ja nicht, aber Bundespräsi. Ja, aber die Ukrainer pflegen ja so ein russisches, letzten Endes auch ein russisches Modell, so ein russisch-französisches Modell. Starke Präsidentschaft. Also müsste er Kanzler werden. Okay. Und nach Martin Sonneborn dann halt Mario Barth. Mit Zinni aus Marzahn als Außenminister. Es gibt Gründe auszuwandern. Nordmazedonien? Nordmazedonien, das wäre schön. Perfekt. Die sind bis dahin auch in der EU. Ja, top. Oder hast du. Oder vielleicht gibt es da einen schönen Nexit. Oh. Ja, siehst du, auch Nexit geht erst seitdem die sich umbenannt haben. Oder Schottland, wenn sie wieder in die EU eintreten, dann demnächst. Ja. Nicola Sturgeon, das geht nicht so gut über die Zunge. Ne, die sind ja auch, die ist ja dann schon nicht mehr, also. Ja, das stimmt. Die geht jetzt quasi den Brexit mit und dann macht sie den Scobexit? Scobenter? Scoback. Scoback klingt gut. Scoback. Scoback klingt gut, ja. Oder vielleicht, wer weiß das denn? Scotland's Back Alright, gesungen von den Backstreet Boys. Müsste es denn nicht eigentlich von Take That gesungen werden, die rübergemacht haben? Wenn's Back for Good? Sehr schön. Ja. Die singen vielleicht die Hymne für Wales oder so. Back for Good. Ja, das wäre, ja doch, ich finde das sehr schön. Du, was machen wir? Ist ja kein Geheimnis, dass wir kurz vorher vor Veröffentlichung aufnehmen. Was machen wir eigentlich, wenn in den 5 Minuten zwischen Aufnehmen und Veröffentlichen die Briten schon längst ausgetreten sind? Die Schotten schon längst wieder in der EU sind? Ja, erstmal müssten die Briten austreten. Und das wird ja am 31. Januar soweit sein, dass die Winke-Winke machen und dann ist erstmal ein Jahr nix. Dann wird man also erstmal ein Jahr quasi verhandelt, zumindest okay. Nach dem momentanen Papier. Und innerhalb dieses Jahres müssen dann alle Verträge, die danach gültig sein sollen, verhandelt werden. Das Handelsabkommen mit Mercosur hat 20 Jahre gedauert. Ja, aber wir kriegen das hin innerhalb von einem Jahr mit dem Ja, gut. Also pass auf, das Mercosur-Handelsabkommen, das braucht man sowieso nur, um die Kokaineinfuhr zu reglementieren. Und Bananen. Und Bananen. Und weil man Trolle nicht mit roten Heringen füttern soll, sollte man Affen auch nicht mit Bananen füttern. Deshalb kriegen die Briten keine Bananen. Hä? Wieso soll man Trolle nicht mit roten Heringen füttern? Doch, du sollst mit roten Heringen füttern. Nein. Monkey Island. Wir füttern keine Trolle. Okay, dann füttern wir keine Trolle. Genau. Aber du wolltest gar nicht so viel über Herrn Zelensky eigentlich reden, merke ich gerade. Du bist ganz kräftig um das Thema rumgeschippert. Meine Pointe war halt, Cindy aus Marzahn wird deutsche Außenministerin, damit man eine Ausrede hat, dass die Flugbereitschaft halt nicht funktioniert. Ich wollte noch ein bisschen, dass du ein Konzept hattest dieses Mal. Ja, natürlich. Und ich wollte noch ein bisschen Fettshaming betreiben. Das habe ich nämlich im vergangenen Jahr nicht gemacht. Außerdem darf ich das. Genau. Bestimmt. Genau. Und dachte ich mir, ja, habe ich das jetzt auch mal so en passant gemacht. Gut, dann kommen wir zum letzten Monat der ersten Jahreshälfte, dem Juni. Mhm. Berlin, Deutschland, 8. Juni. Mit Ablauf des Tages stellt die Deutsche Bahn den Verkauf des Schönes Wochenende-Ticket ein. Alternativ gibt es natürlich noch das Quer-durchs-Land-Ticket, das gilt jetzt einfach auch am Wochenende. Super. Aber das Schönes-Wochenende-Ticket gibt es nicht mehr. Also die Bahn hat quasi das schöne Wochenende abgeschafft und hat einfach gesagt, du fährst halt quer durchs Land. Ja, ist doch. Ich meine, im Zuge der Vereinfachung der... anders. Um eine Fahrkarte bei der Deutschen Bahn zu lösen, braucht es nicht viel. Um eine günstige Fahrkarte bei der Deutschen Bahn zu buchen, braucht es mehrjährige Erfahrung mit Fahrkartenautomaten. Ja, ja, das ist definitiv. Also von daher ist es doch im Zuge der Gleichberechtigung aller Kundinnen und Kunden, ist es doch total fair, einfach günstige Tickets abzuschaffen und alle den teuren Preis zahlen zu lassen. Ja, aber es gibt ja noch Spartickets, es gibt ja noch Sonderspartickets, es gibt ja noch den Trick, dass du was ist es, wenn du von Aserbaidschan nach Bonn ein Ticket löst, dann zahlst du irgendwie nur weil von Aserbaidschan nach Bonn keine Sau will, ist es quasi ein Sparpreisticket. Du steigst dann allerdings trotz allem erst in Düsseldorf zu und fährst quasi von Düsseldorf nach Bonn, was viel schneller geht und günstiger ist, als wenn du zum Beispiel von Köln nach Düsseldorf fliegst. Kein Mensch will freiwillig von Köln nach Düsseldorf fliegen. Doch, Professor Dr. Hase. Wer ist Dr. Hase? Alte Stefan Raab-Nummer. Kann ich jedem empfehlen, ist schön. Oh mein Gott. Das ist ein Radiostreich, den er mal gemacht hat. Okay. Also Raab hat ja zeitweise auch mal so Radiostreiche gemacht. Verrückt. Im Fernsehen. Ja, in Österreich gibt es übrigens auch noch so ein Sparticket, womit du einfach von A nach B fahren kannst. In Österreich ist das Sparticket aber Regierungschef. Nee. Es war in Österreich gibt es auch ein Ticket, das hat einen sehr schönen Namen. Mir fällt übrigens gerade auf, dass die Pointe viel besser war, als der Kern noch Regierungschef war. Ihr scheiß Österreicher macht einem alles kaputt. Aber du wolltest sagen, wie das schönes Landticket auf österreichisch heißt. Und damit kehren wir einfach so zur Balkanroute zurück, weil das österreichische Sparticket heißt einfach Rausticket. Das hat der Kurz doch eingeführt, oder? Um sich am Kern zu rächen, oder? Die Österreicher schieben bestimmt auch mit der Bahn ab, oder? Hat der Syrer erstmal nach Österreich geschafft, dann zieht er sich jetzt bei der Bahn ein Einfach-Raus-Ticket und kommt einfach raus aus Österreich, also nach Deutschland. Sui! Ja, Trick 17. Und kommt dann in München an. In München. Und wird dann da in den Franz-Josef-Strauß-Flughafen verbracht. Ja, die Nahalla Karnevalsgesellschaft... Kapelle singt dann noch den Heimflug. Die singt zum Heimflug Hula Palu. Ja, ist das ein Gabalier-Song? Das ist ein großer Hit von ihm. Ja, ich habe übrigens nachgeschaut, Vicky Leandros hat mit Après Toi den ESC ihrer Zeit gewonnen, 1974. Après Toi heißt nach dir. Also sie hat einen Song darüber geschrieben, dass eine Person vor ihr in die Tür geht. Nach dir. Ja, genau. Wunderbar. Also ein Song über... Gentlemen, Frauen. Also Gentlewomen. Gentlewomen. Gentlewomen, ja. Gentlewomen, gut. Ja, also die Bahn hat das Ticket abgeschafft. Mit anderen Worten, das 15-Mark-Ticket, so hieß es ja mal, das dann Monate später schon 30 Mark kostet. Du musst jetzt für die jüngeren Zuhörer erklären und für die Zuhörerinnen auch, was Mark sind. Mark war das, was man früher erst im Knochen hatte, dann in der Tasche und dann wieder nur im Knochen. Gut. Das ist einfach die Währung, die deutsche Mark. Ja, genau. Du darfst halt nicht vergessen, also die Menschen, die den Euro nicht, die Mark nicht mehr erlebt haben, sind heutzutage volljährig und dürfen wählen gehen. Ja, ja. Ja, doch, erlebt haben sie sie so mit zwei. Nee, das war 2001. 2002 wurde sie eingeführt, der Euro. Ja, ja. Ich weiß es nämlich noch, 2002 war das Jahr, in dem wir mit Euro-Geul... Wir haben jetzt aber übrigens 2020. Achso. Menschen, die... Ja? Achso, die sind 2002 geboren. Achso, ja, ich... Die dürfen wählen, sie sind 18, daher hätte ich jetzt 2018... Es ist gefährlich mittlerweile, so mit dem, was wir alte Säcke noch so kennen. Wobei, also deshalb hoffe ich ja, dass also die AfD sich dann vielleicht doch irgendwann demnächst abgeschafft hat, weil also wir wollen die D-Mark zurück, das verstehen viele Erstwähler dann auch einfach nicht mehr. Ja, der Schlecker hat mal früher getrickst, der alte Fuchs. Und zwar Schlecker hatte auf seinen Scheiben außen stehen, mit dem meisten Umsatz in DM. Mit anderen Worten, sie waren der umsatzstärkste Drogeriemarkt. Ja. Also mit dem meisten Umsatz in Drogeriemarktartikeln. Natürlich hatten sie DM geschrieben und nicht Drogeriemarkt. Ja, genau, weil das ist so total witzig, weil vor allen Dingen auch der größte Konkurrent DM heißt. Damals hieß er noch gar nicht, glaube ich, als große Konkurrent so. Damals gab es noch vielleicht Rossmann und das war's. Dann DM war noch ein bisschen kleiner. Und eine kleine putzige Klitsche in Karlsruhe. Ja, das war Schlecker auch mal. Ja. Genau. Ich... Ich meine, der Schlecker... der Rossmann und der DM sterben. Und kommen in den Himmel. Oh Gott. Und die Engel wissen so nicht so ganz... Die beiden Typen sehen ja nett aus, aber soll man die wirklich reinlassen? Ah ja, komm. Der eine von denen kommt nicht rein, weil der Anthroposoph ist. Bei den anderen bin ich mir nicht sicher. Und auf jeden Fall schmuggeln sie die dann rein. Und also unterm Gewand schmuggeln sie rein. Und abends sitzen die beiden Engel so beim Bierchen und sagt der eine zum anderen, du, ich glaube, das eine da war gar nicht der DM. Das war der Schlecker. So. Oh mein Gott. Das war ein schöner Witz für die Homosphäre. Liebe Grüße an den Nussschale-Podcast an dieser Stelle. Genau. Wir gehen jetzt dann einfach mal genüsslich dazu über, in die zweite Jahreshälfte zu gehen. Allerdings machen wir dazwischen drin noch eine Pause und wünschen euch jetzt erstmal eine schöne Woche. Und vergesst eure guten Vorsätze wieder. Genau. Wollen wir kurz drüber reden, was wir für gute Vorsätze? Nein. Wir haben keine guten Vorsätze? Nein. Du willst doch nur mit deiner Switch spielen. Ich will jetzt zocken, komm. Okay, und danach zweite Jahreshälfte. In diesem Sinne, tschö. Tschüss.